Der Bayerische Rundfunk bringt Wilhelm Tell von Friedrich von Schiller. Es lächelt der See, er ladet zum Bade. Der Knabe schlief ein am grünen Gestade. Da hört er ein Klingen wie Flöten so süß, wie Stimmen. Und wie er erwachet in seliger Lust, da spülen die Wasser ihm um die Brust und es ruft aus den Tiefen, lieb Knabe, bist mein, ich locke Schläfer, ich zieh ihn herein. Ihr Matten, lebt wohl, ihr sonnigen Weiden. Der Senne muss scheiden, der Sommer ist hin. Es donnern die Höhen, es zittert der Steg, nicht grauet dem Schützen auf schwindlichtem Weg. Er schreitet verwegen auf Feldern von Eis, da pranget kein Frühling, da grünet kein Reis. Und unter den Füßen ein neblichtes Meer, erkennt er die Städte der Menschen nicht mehr. Mach hurtig, Jenny. Zieh die Naue ein. Der Sturm, ich mein, wird da sein, eh wir's denken. Und Regen, Fährmann. Die Fische springen und das Wasserhuhn taucht unter. Ein Gewitter ist im Anzug. Luke, Seppi, das Vieh sich nicht verlaufen. Die braune Liesel kenne ich am Geläut. So fehlt uns keine mehr. Die geht am Weizen. Ihr habt ein schön Geläute, Meister Hirt. Und schmuckes Vieh. Ist's euer eigenes, Landsmann? Bin nicht so reich. Es ist meines gnädigen Herrn des Attinghäusers und mir zugezählt. Treibt ihr jetzt heim? Ja, ihr bist abgeweidet. Glückselige Heimkehr, Senn. Dort kommt ein Mann in voller Hast gelaufen. Ich kenne ihn. Es ist der Baumgart von Alzellen. Um Gottes Willen, Fährmann, euren Kahn. Nun, was gibt's so eilig? Bindet los, Ihr rettet mich vom Tode. Setzt mich über. Landsmann, was habt ihr? Wer verfolgt euch denn? Eilt, eilt. Sie sind mir dicht schon an den Fersen. Des Landvogts Reiter kommen hinter mir. Ich bin ein Mann des Todes, wenn sie mich greifen. Warum verfolgen euch die Reisigen? Erst rettet mich und dann stehe ich euch Rede. Ihr seid mit Blut befleckt. Was hat's gegeben? Des Kaisers Burgvogt, der auf Rossberg saß. Lässt euch der verfolgen. Der schadet nicht mehr. Ich habe ihn erschlagen. Gott sei euch gnädig. Was habt ihr getan? Mein gutes Hausrecht habe ich ausgeübt am Schänder meiner Ehre und meines Weibes. Hat euch der Burgvogt an der Ehre geschädigt? Dass er sein bös Gelüst nicht vollbracht, hat Gott und meine gute Axt verhütet. Oh, lasst uns alles hören. Ihr habt Zeit, bis er den Kahn vom Ufer losgebunden. Ich hatte Holz gefällt im Wald. Da kommt mein Weib gelaufen in der Angst des Todes. Der Burgvogt liegt in meinem Haus. Er hab ihr anbefohlen, ihm ein Bad zu rüsten. Darauf hab er Ungebührliches von ihr verlangt. Sie sei entsprungen, mich zu suchen. Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war. Und mit der Axt hab ich ihm's Bad gesegnet. Er hat nun seinen Lohn, hat's lang verdient ums Volk von Unterwalden. Mit dem wir sprechen, Gott verrennt die Zeit. Frisch, Fährmann, schafft den Biedermann hinüber. Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ist im Anzug. Ihr müsst warten. Ich kann nicht warten. Jeder Aufschub tötet. Dem Nächsten muss man helfen. Es kann uns allen gleiches Jahr begegnen. Der Föhn ist los. Ihr seht, wie hoch der See geht. Ich kann nicht steuern gegen Sturm und Wellen. So helf euch Gott, wie ihr euch meiner barmet. Es geht ums Leben. Sei barmherzig, Fährmann. Sie ist ein Hausvater und hat Weib und Kinder. Ich hab auch Weib und Kind daheim, wie er. Seht hin, wie's brandet, wie es wogt und wirbelt zieht und alle Wasser aufrührt in der Tiefe. Ich wollte gern den Mann erretten, doch es ist rein unmöglich, ihr seht selbst. So muss ich fallen in des Feindes Hand, das nahe Rettungsufer im Gesichte. Da ist der Kahn, der mich hinübertrüge und muss hier liegen, hilflos und verzagen. Wer ist der Mann, der hier um Hilfe fleht? Es ist ein Altzellermann. Er hat sein Ehe verteidigt und den Wolfenschieß erschlagen. Er fleht den Schiff um die Überfahrt. Der fürchtet sich vor dem Sturm und will nicht fahren. Da ist der Tell. Er führt das Ruder auch. Der soll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen. Wo's Not tut, Fährmann, lässt sich alles wagen. Ich soll mich in den Höllenrachen stürzen? Das täte keiner, der bei Sinnen ist. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Vertrau auf Gott und rette den Bedrängten. Vom sichern Port lässt sich's gemächlich raten. Da ist der Kahn und dort der See versucht. Rettet ihn! Und wär's mein Bruder und mein leiblich Kind? Es kann nicht sein. Da rast der See und will sein Opfer haben. Mit eitler Rede wird dir nichts geschafft. Die Stunde dringt, dem Mann muss Hilfe werden. Fährmann, willst du fahren? Nein! Gib her den Kahn! Ich will's mit meiner schwachen Kraft versuchen. Ihr seid mein Retter und mein Engel, Tell. Wohl aus des Vogts Gewalt errette ich euch. Aus Sturmesnöten muss ein anderer helfen. Doch besser ist ihr Fall in Gottes Hand als in der Menschen. Tröstet ihr mein Weib, wenn mir was Menschliches begegnet. Ich hab getan, was ich nicht lassen konnte. Was sich der Tell getraut, das konntet ihr nicht wagen? Wohl bessere Männer tun's dem Tell nicht nach. Es gibt nicht zwei, wie der ist im Gebirge. Er stößt schon ab. Sieh, wie das Schiff auf den Wellen schwankt. Die Flut geht drüber weg. Ich seh's nicht mehr. Doch halt, da ist es wieder. Des Landvogts Reiter kommen angesprengt. Weiß Gott, sie sind's. Das war Hilfe in der Not. Den Mörder gebt heraus, den ihr verborgen. Wen meint ihr, Reiter? Was seh ich? Teufel! Ist der im Nachen, den ihr sucht? Reit zu! Wenn ihr frisch beilegt, holt ihr ihn noch ein. Verwünscht! Er ist entwischt. Ihr habt ihm fortgeholfen. Ihr sollt uns büßen. Fallt in ihre Herde. Die Hütte reißt ein. Rennt und schlagt nieder! Oh, meine Lämmer! Gerechtigkeit des Himmels! Wann wird der Retter kommen diesem Lande? Ja, ja, Herr Stauffacher, wie ich euch sagte, schwört nicht zu Österreich, wenn ihr es könnt vermeiden. Haltet fest am Reich und wacker wie bisher. Gott schirme euch bei eurer alten Freiheit. Bleibt doch, bis meine Wirtin kommt. Viel Dank, muss heute Gersau noch erreichen. Was ihr auch Schweres mögt zu leiden haben von eurer Vögte Geiz und Übermut, tragt's in Geduld. Es kann sich ändern. Schnell. Ach, Gertrud. So ernst, mein Freund. Ich kenne dich nicht mehr. Schon viele Tage sehe ich's schweigend an. Vertrau es mir. Ich bin dein treues Weib. Was kann dein Herz beklemmen, sag es mir. Gesegnet ist dein Fleiß, dein Glücksstand blüht. Voll sind die Scheunen und der Rinder Scharen, der glatten Pferde wohlgenährte Zucht, ist von den Bergen glücklich heimgebracht, zur Winterung in den bequemen Ställen. Da steht dein Haus, reich wie ein Edelsitz. Wohl steht das Haus gezimmert und gefügt. Doch ach, es wankt der Grund, auf den wir bauten. Mein Werner, sage, wie verstehst du das? Vor dieser Linde saß ich jüngst wie heut, das schön vollbrachte freudig überdenkend. Da kam der Herr von Küssnacht seiner Burg, der Vogt, mit seinen Reisigen geritten. Vor diesem Hause hielt er wundernd an. Doch ich erhob mich schnell und unterwürfig, wie sich's gebührt, trat ich dem Herrn entgegen, der uns des Kaisers richterliche Macht vorstellt im Lande. »Wessen ist dies Haus?« fragt er bösmeinend, denn er wusste es wohl. Doch schnell besonnen ich entgegen ihm so. »Dies Haus, Herr Vogt, ist meines Herrn des Kaisers und eures und mein Lehen.« Da versetzt er, »Ich bin Regent im Land an Kaiserstadt und will nicht, dass der Bauer Häuserbauer auf seine eigene Hand und also frei hin leb, als ob er Herr wäre in dem Lande. Ich werd mich unterstehen, euch das zu wehren.« Dies sagend tritt er trutziglich von dannen. Ich aber blieb mit kummervoller Seele das Wort bedenkend, das der Böse sprach. Magst du ein redlich Wort von deinem Weib vernehmen? Denn was dich presste, sieh, das wusste ich längst. Dir grollt der Landvogt, möchte gern dir schaden, denn du bist ihm ein Hindernis, dass sich der Schwyzer nicht dem neuen Fürstenhaus will unterwerfen, sondern treu und fest beim Reich beharren, wie die würdigen Altvordern es gehalten und getan. Ist's nicht so, Werner? Sag es, wenn ich lüge. So ist's. Das ist des Gesslers Groll auf mich. Er ist dir neidisch, weil du glücklich wohnst. Ein freier Mann auf deinem eigenen Erd, denn er hat keins. Nichts nennt er sein als seinen Rittermantel. Dir hat er längst den Untergang geschworen. Noch stehst du unversehrt. Willst du erwarten, bis er die böse Lust an dir gebüßt? Der kluge Mann baut vor. Was ist zu tun? So höre meinen Rat. Du weißt, wie hier zu Schwyz sich alle Redlichen beklagen, ob dieses Landvogts Geiz und Wüterei, des Dranges müd sind und des harten Jochs. Denn wie der Gessler hier, so schafft es frech der Landenberger drüben überm See. Es kommt kein Fischerkahn zu uns herüber, der nicht ein neues Unheil und Gewaltbeginnen von den Vögten uns verkündet. Drum tät es gut, dass eurer etliche, die's redlich meinen, still zu Rate gingen, wie man des Drucks sich möcht erledigen. Hast du in Uri keinen Gastfreund, sprich, dem du dein Herz magst redlich offenbaren? Frau, welchen Sturm gefährlicher Gedanken wächst du mir in der stillen Brust. Hast du auch wohl bedacht, was du mir rätst? Die wilde Zwietracht und den Klang der Waffen rufst du in dieses friedgewohnte Tal. Wir wagten es, ein schwaches Volk der Hirten, in Kampf zu gehen mit dem Herrn der Welt. Der gute Schein nur ist, worauf sie warten, um loszulassen auf dies arme Land die wilden Horden ihrer Kriegesmacht, darin zu schalten mit des Siegers Rechten und unterm Schein gerechter Züchtigung die alten Freiheitsbriefe zu vertilgen. Ihr seid auch Männer, wisset eure Axt zu führen. Oh, Weib, ein furchtbar wütend Schrecknis ist der Krieg. Die Herde schlägt er und den Hirten. Ertragen muss man, was der Himmel sendet. Unbilliges erträgt kein edles Herz. Dies Haus erfreut dich, das wir neu erbauten. Der Krieg der Ungeheure brennt es nieder. Wüsste ich mein Herz an zeitlich gut gefesselt, den Brand werf ich hinein mit eigener Hand. Du glaubst an Menschlichkeit. Er schont der Krieg auch nicht das zarte Kindlein in der Wiege. Die Unschuld hat im Himmel einen Freund. Sieh vorwärts, Werner, und nicht hinter dich. Wir Männer können tapfer fechten, sterben. Welch Schicksal aber wird das eure sein? Die letzte Wahl steht auch dem Schwächsten offen. Ein Sprung von dieser Brücke macht mich frei. Wer solch ein Herz an seinen Busen drückt, der kann für Herd und Hof mit Freuden fechten. Und keines Königs Heermacht fürchtet er. Nach Uri fahre ich stehenden Fußes gleich. Dort lebt ein Gastfreund mir, Herr Walter Fürst, der über diese Zeiten denkt wie ich. Auch finde ich dort den edlen Bannerherrn von Attinghaus. Obgleich von hohem Stamm liebt er das Volk und ehrt die alten Sitten. Mit ihnen beiden pflege ich Rats, wie man der Landesfeinde mutig sich erwehrt. Leb wohl. Führe du mit klugem Sinn das Regiment des Hauses. Nicht lange gefeiert! Frisch! Die Mauersteine herbei! Den Kalb, den Mörtel zugefahren! Wenn der Herr Landvogt kommt, dass er das Werk gewachsen sieht! Er schlendert wie die Schnecken! Heißt das geladen? Gleich das Doppelte! Wie die Tagediebe ihre Pflicht bestehlen! Das ist doch hart, dass wir die Steine selbst zu unserem Zwing und Kerker sollen fahren. Was wollen ihr? Das ist ein schlechtes Volk. So nichts anständig, als das Vieh zu melken und faul herumzuschlendern auf den Bergen. Oh, ich kann nicht mehr. Alter, an die Arbeit. Habt ihr denn gar kein Eingeweiht, dass ihr den Greis, der kaum sich selber schrecken kann, zum harten Frondienst treibt? Das ist himmelschreiend. Ach, sorgt ihr für euch. Ich tue was meines Amts. Frohnfurt. Wie wird die Feste denn sich nennen, die wir da bauen? Zwing Uri soll sie heißen. Denn unter dieses Joch wird man euch beugen. Zwing Uri. Nun, was gibt's dabei zu lachen? Mit diesem Häuslein wollt ihr Uri zwingen. Lasst sehen, wie viel man solcher Maulwurfshaufen muss übereinander setzen, bis ein Berg draus wird, wie der geringste nur in Uri. Den Hammer werfe ich in den tiefsten See, der mir gedient bei diesem Fluchgebäude. Oh, hätte ich nie gelebt, um das zu schauen, Tell. Stauffacher, hier ist nicht gut sein. Lasst uns weitergehen. Bin ich zu Uri in der Freiheit langt? Steinmetz! Oh Herr, wenn ihr die Keller erst gesehen unter den Türmen. Tja, wer die bewohnt, der wird den Hahn nicht für der Krähen hören. Oh Gott. Seht diese Flanken, diese Strebepfeiler, die stehen wie für die Ewigkeit gebaut. Was Hände bauten, können Hände stürzen. Das Haus der Freiheit hat uns Gott gegründet. Was will die Trommel? Gebet Acht! Was für ein Fasnachtsaufzug! Und was soll der Hut? In des Kaisers Namen, höret! Ihr seht diesen Hut, Männer von Uri. Aufrichten wird man ihn auf hoher Säule, mitten in Altdorf, an dem höchsten Ort. Und dieses ist des Landvogts Will und Meinung. Dem Hut soll gleiche Ehre wie ihm selbst geschehen. Man soll ihn mit gebogenem Knie und mit entblößtem Haupt verehren. Daran will der König die Gehorsamen erkennen. Verfallen ist mit seinem Leib und Gut dem Könige, wer das Gebot verachtet. Welch neues Unerhörtes hat der Vogt sich ausgesonnen. Wir einen Hut verehren. Sagt, hat man je vernommen von dergleichen? Wir unsere Knie beugen einem Hut, treibt er sein Spiel mit ernsthaft würdigen Leuten. Wer ist noch die kaiserliche Krone? So ist der Hut von Österreich. Ich sah ihn hangen über dem Thron, wo man die Lehen gibt. Der Hut von Österreich? Gebet Acht, es ist ein Fallstrick, uns an Österreich zu verraten. Ja, ja, alle. Ein Ehrenmann wird sich der Schmach bequemen. Kommt, lasst uns mit den anderen Abred nehmen. Ja, komm. Ihr wisset nun Bescheid. Lebt wohl, Herr Stauffacher. Wo wollt ihr hin, Tell? Eilt nicht so von dannen. Mein Haus entbehrt des Vaters. Lebet wohl. Mir ist das Herz so voll, mit euch zu reden. Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht. Doch könnten Worte uns zu Taten führen. Die einzige Tat ist jetzt Geduld und Schweigen. Soll man ertragen, was unleidlich ist? Die schnellen Herrscher sind's, die kurz regieren. Wenn sich der Föhn erhebt aus seinen Schlünden, löscht man die Feuer aus, die Schiffe suchen eilends den Hafen und der mächtige Geist geht ohne Schaden spurlos über die Erde. Ein jeder lebe still bei sich daheim. Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden. Meint ihr? Die Schlange sticht nicht ungereizt. Sie werden endlich doch von selbst ermüden, wenn sie die Lande ruhig bleiben sehen. Wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden. Beim Schiffbruch hilft der Einzelne sich leichter. So kalt verlasst ihr die gemeine Sache? Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst. Verbunden werden auch die Schwachen mächtig. Der Starke ist am mächtigsten allein. So kann das Vaterland auf euch nicht zählen, wenn es verzweiflungsvoll zur Notwehr greift? Der Tell holt ein verlorenes Lamm vom Abgrund und sollte seinen Freunden sich entziehen. Doch was ihr tut, lasst mich aus eurem Rat. Ich kann nicht lange prüfen oder wählen. Bedürft ihr meiner zu bestimmter Tat, dann ruft den Tell. Es soll an mir nicht fehlen. Wenn man uns überraschte, bleibt, wo ihr seid. Wir sind umringt von Spähern. Bringt ihr mir nichts von Unterwalden, nichts von meinem Vater. Nicht Ertrag ist länger als ein Gefangener müßig hier zu liegen. Was habe ich denn so Sträfliches getan, um mich gleich einem Mörder zu verbergen? Ihr wart in Straf gefallen. Musstet euch, wie schwer sie war, der Buße schweigend fügen. Ertragen soll sich die leichtfertige Rede des Unverschämten. Wenn der Bauer Brot wollt essen, mög er selbst am Fluge ziehen. In die Seele schnitt mir's, als der Bub die Ochsen, die schönen Tiere von dem Pfluge spannte. Da übernahm ich der gerechte Zorn und meiner selbst nicht herr, schlug ich den Boden. Oh, kaum bezwingen wir das eigene Herz, wie soll die rasche Jugend sich bezähmen? Mich jammert nur der Vater. Werde mit mir was will, ich muss hinüber. Erwartet nur und fasst euch in Geduld, bis Nachricht uns herüberkommt vom Walde. Ich höre Klopfen, geht. Vielleicht ein Bote vom Landvogt, geht hinein. Ihr seid in Uri nicht sicher von des Landenbergers Arm, denn die Tyrannen reichen sich die Hände. Sie lehren uns, was wir tun sollten. Geht! Ich rufe euch wieder, wenn es hier sicher ist. Wer klopft? So auf die Türe rauscht, erwarte ich Unglück. Verrat und Argwohn lauscht in allen Ecken. Was sehe ich? Ihr, Herr Werner! Nun bei Gott, ein werter, teurer Gast. Seid hoch willkommen unter meinem Dach. Was führt euch her? Was sucht ihr hier in Uri? Die alten Zeiten und die alte Schweiz. Die bringt ihr mit euch. Setzt euch, Herr Werner. Kommt ihr soeben frisch von Flühlen her und habt euch nirgends sonst noch umgesehen, ehe ihr den Fuß gesetzt auf diese Schwelle? Wohl ein erstaunlich neues Werk habe ich bereiten sehen, das mich nicht erfreut. Oh, Freund, da habt ihr's gleich mit einem Blicke. Ein solches ist in Uri nie gewesen. Seit Menschendenken war kein Twinghof hier. Und fest war keine Wohnung als das Grab. Ein Grab der Freiheit ist's. Ihr nennt's mit Namen. Herr Walter Fürst, ich will euch nicht verhalten. Nicht eine müßge Neugier führt mich her. Mich drücken schwere Sorgen. Drangsal habe ich zu Haus verlassen. Drangsal finde ich hier. Denn ganz unleidlich ist's, was wir erdulden. Und dieses Dranges ist kein Ziel zu sehen. Frei war der Schweizer von uralters her. Wir sind's gewohnt, dass man uns gut begegnet. Ein solches war im Lande nie erlebt, solange ein Hirte trieb auf diesen Bergen. Ja, es ist ohne Beispiel, wie sie's treiben. Auch drüben und am Wald geht Schweres vor. Und blutig ward's gebüßt. Oh, die Gerichte Gottes sind gerecht. Noch Gräulicheres gilt's zu melden. Sag dann, was ist's? Im Melchtal, da wo man eintritt bei Kerns, wohnt ein gerechter Mann, sie nennen ihn den Heinrich von der Halden. Und seine Stimme gilt was in der Gemeinde. Wer kennt ihn nicht? Was ist's mit ihm vollendet? Der Landenberger büßte seinen Sohn um kleinen Fehlers willen, ließ die Ochsen, das beste Paar, ihm aus dem Fluge spannen. Da schlug der Knab den Knecht und wurde flüchtig. Der Vater aber, sagt, wie steht's um den? Den Vater? Lässt der Landenberger fordern. Zur Stelle schaffen soll er ihn den Sohn. Und da der alte Mann mit Wahrheit schwört, er habe von dem Flüchtling keine Kunde, da lässt der Vogt die Folterknechte kommen. Oh, still nichts mehr. Ist mir der Sohn entgangen, So habe ich dich. Lässt ihn zu Boden werfen, den spitzigen Stahl ihm in die Augen bohren. Barmherziger Himmel! In die Augen? Sagt ihr? Wer ist der Jüngling? In die Augen? Redet! Oh, der Bejammernswürdige. Wer ist's? Der Sohn ist's. Allgerechter Gott. Und ich muss ferne sein. In seine beiden Augen. Bezwinget euch. Ertragt es wie ein Mann. Um meiner Schuld. Um meines Frevels willen. Blind also. Wirklich blind und ganz geblendet. Ich sag's. Der Quell des Sehens ist ausgeflossen. Das Licht der Sonne schaut er niemals wieder. Schon seines Schmerzens. Niemals. Niemals wieder. Oh, eine edle Himmelsgabe ist das Licht des Auges. Alle Wesen leben vom Lichte, jedes glückliche Geschöpf. Die Pflanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte. Und er muss sitzen, fühlend in der Nacht, im ewig Finstern. Ihn erquickt nicht mehr der Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz. Die roten Firnen kann er nicht mehr schauen. Sterben ist nichts. Doch leben und nicht sehen, das ist ein Unglück. Warum seht ihr mich so jammernd an? Ich hab zwei frische Augen und kann dem blinden Vater keines geben. Nicht einen Schimmer von dem Meer des Lichts, das glanzvoll blendend mir ins Auge dringt. Was für ein feiger Elender bin ich, dass ich auf meine Sicherheit gedacht und nicht auf deine. Dein geliebtes Haupt als Pfand gelassen in des Wüdrichs Händen. Feigherzige Vorsicht, fahre hin! Auf nichts als blutige Vergeltung will ich denken. Hinüber will ich. Keiner soll mich halten. Bleibt! Was könnt ihr gegen ihn? Er sitzt zu Sarnen auf seiner hohen Herrenburg und spottet ohnmächtigen Zorns in seiner sicheren Feste. Und wohnt er droben auf dem Eispalast des Schreckhorns? Oder höher, wo die Jungfrau seit Ewigkeit verschleiert sitzt? Ich mache mir Bahn zu ihm. Und wenn ihr alle für eure Hütten bang und eure Herden euch dem Tyrannenjocher beugt, die Hirten will ich zusammenrufen im Gebirg, dort unterm freien Himmelsdache, wo der Sinn noch frisch ist und das Herz gesund, das Ungeheuer Grässliche erzählen. Sind wir denn wehrlos? Wozu lernten wir die Armbrust spannen und die schwere Wucht der Streitaxt schwingen? Jedem Wesen ward ein Notgewehr in der Verzweiflungsangst. Wenn die drei Lande dächten wie wir drei, so möchten wir vielleicht etwas vermögen. Wenn Uri ruft, wenn Unterwalden hilft, der Schwyzer wird die alten Bünde ehren. Groß ist in Unterwalden meine Freundschaft. Und jeder wagt mit Freuden Leib und Blut, wenn er am anderen einen Rücken hat und Schirm. Auch über euch hängt das Tyrannenschwert. Ihr habt das Land von Österreich abgewendet. Kein anderes war meines Vaters Unrecht. Ihr seid in gleicher Mitschuld und Verdammnis. Beschließet ihr. Ich bin bereit zu folgen. Wir wollen hören, was die edlen Herren von Sillinnen von Attinghausen raten. Ihr Name, denke ich, wird uns Freunde werben. Wo ist dein Name in dem Waldgebirg ehrwürdiger als eurer und der eure? An solcher Namen echte Währung glaubt das Volk. Sie haben guten Klang im Lande. Was braucht's des Edelmanns? Lasst uns allein vollenden. Wären wir doch allein im Land, ich meine, wir wollten uns schon selbst zu schirmen wissen. Wäre ein Obmann zwischen uns und Österreich, so möchte Recht entscheiden und Gesetz. Doch der uns unterdrückt, ist unser Kaiser. So muss Gott uns helfen durch unseren Arm. Erforsche dir die Männer von Schwyz. Ich will in Uri Freunde werben. Wen aber senden wir nach Unterwalden? Mich sendet hin. Wem läge es näher an? Die Schliche kenne ich und die Felsensteige. Auch Freunde finde ich genug, die mich dem Feind verhehlen und ein Obdach gern gewähren. Lass ihn mit Gott hinübergehen. Dort drüben ist kein Verräter. So verabscheut ist die Tyrannei, dass sie kein Werkzeug findet. Wie bringen wir uns sichere Kunde zu, dass wir den Argwohn der Tyrannen täuschen? Wir könnten uns zu Brunnen oder Treib versammeln, wo die Kaufmannsschiffe landen. So offen dürfen wir das Werk nicht treiben. Hört meine Meinung. Links am See, wenn man nach Brunnen fährt, dem Mythenstein grad über, liegt eine Matte heimlich im Gehölz. Das Rütli heißt sie bei dem Volk der Hirten, weil dort die Waldung ausgeräutet ward. Dort ist's, wo unsere Landmark und die Eure zusammengrenzen, und in kurzer Fahrt trägt euch der leichte Kahn von Schwyz herüber. Auf öden Pfaden können wir dahin bei Nachtzeit wandern und uns still beraten. Dahin mag jeder 10 vertraute Männer mitbringen, die herzeinig sind mit uns. So können wir gemeinsam das Gemeine besprechen und mit Gott es frisch beschließen. So sei's. Jetzt reicht mir eure biedere Rechte. Reicht ihr die eure her. Und so wie wir drei Männer jetzt so unter uns die Hände zusammenflechten, redlich ohne falsch, so wollen wir drei Länder auch zu Schutz und Trutz zusammenstehen. Auf Tod und Leben. Auf Tod und Leben. Hier bin ich, Oheim. Was ist euer Wille? Ich sehe dich gegürtet und gerüstet. Du willst nach Altdorf, in die Herrenburg. Ja, Oheim, und ich darf nicht länger säumen. Hast du so eilig? Wie? Ist deiner Jugend die Zeit so karg gemessen, dass du sie an deinem alten Oheim musst doch sparen? Ich sehe, dass ihr meiner nicht bedürft. Ich bin ein Fremdling nur in diesem Hause. Ja, leider bist du's. Leider ist die Heimat zur Fremde dir geworden. Ich kenne dich nicht mehr. Das ganze Land liegt unterm schweren Zorn des Königs. Dich allein rührt nicht der allgemeine Schmerz. Dich sieht man abtrünnig von den Deinen auf der Seite des Landesfeindes stehen und buhlen um die Fürstengunst, indes dein Vaterland von schwerer Geißel blutet. Das Land ist schwer bedrängt? Warum, mein Oheim? Wer ist's, der es gestürzt in diese Not? Es kostete ein einzig leichtes Wort, um augenblicks des Dranges los zu sein und einen gnädigen Kaiser zu gewinnen. Weh ihnen, die dem Volk die Augen halten, dass es dem wahren Besten widerstrebt. Um eigenen Vorteils willen hindern sie, dass die Waldstädte nicht zu Österreich schwören. Muss ich das hören und aus deinem Munde? Ihr habt mich aufgefordert, lasst mich enden. Welche Person ist's, Oheim, die ihr selbst hier spielt? Habt ihr nicht höheren Stolz, als hier Landamtmann oder Bannerherr zu sein und neben diesen Hirten zu regieren? Wie? Ist's nicht eine rühmlichere Wahl, zu huldigen dem königlichen Herrn, als eurer eigenen Knechte Peer zu sein und zu Gericht zu sitzen mit dem Bauer? Oh, ich erkenne sie, die Stimme der Verführung. Ja, ich verberg es nicht. In tiefer Seele schmerzt mich der Spott der Fremdlinge, die uns den Bauernadel schelten. Nicht ertrag ich's, indes die edle Jugend ringsumher sich Ehre sammelt unter Habsburgfahnen, auf meinem Erb hier müßig still zu liegen. Anderswo geschehen Taten, eine Welt des Ruhms bewegt sich glänzend jenseits dieser Berge. Er dringt in diese Täler nicht herein, nichts als den Kuhrein und der Herdeglocken einförmiges Geläut vernehme ich hier. Verachte dein Geburtsland, schäme dich der uralt frommen Sitte deiner Väter. Oh, mächtig ist der Trieb des Vaterlands. Die fremde, falsche Welt ist nicht für dich. Geh hin, verkaufe deine freie Seele, nimm Land zu lehen, werd ein Fürstenknecht, da du ein Selbstherr sein kannst und ein Fürst auf deinem eigenen Erb und freien Boden. Geh nicht nach Altdorf. Oh, verlass sie nicht. Die heilige Sache deines Vaterlandes. Ich bin der Letzte meines Stamms. Mein Name endet mit mir. Und muss ich denken bei dem letzten Hauch, dass du mein brechend Auge nur erwartest, um hinzugehen vor diesen neuen Lehenhof und meine edlen Güter, die ich frei von Gott empfing, von Österreich zu empfangen. Vergebens widerstreben wir dem König. Die Welt gehört ihm. Wollen wir allein uns eigensinnig steifen und verstocken, die Länderkette ihm zu unterbrechen, die er gewaltig rings um uns gezogen? Von seinen Ländern wie mit einem Netz sind wir umgarnet rings und eingeschlossen. Wird uns das Reich beschützen? Hilft Gott uns nicht, kein Kaiser kann uns helfen. Was ist zu geben auf der Kaiserwort, wenn sie in Geld- und Kriegesnot die Städte, die unterm Schirm des Adlers sich geflüchtet, verpfänden dürfen und dem Reich veräußern? Nein, Oheim. Wohltat ist's und weise Vorsicht, in diesen schweren Zeiten der Parteiung sich anzuschließen an ein mächtig Haupt. Willst heller sehen als deine edlen Väter? Sie werden kommen, unsere Schaf und Rinder zu zählen, unsere Alpen abzumessen, ihren Schlagbaum an unsere Brücken, unsere Tore setzen, mit unserer Armut ihre Länderkäufe, mit unserem Blute ihre Kriege zahlen. Nein, wenn wir unser Blut dran setzen sollen, so sei's für uns. Wohlfeiler kaufen wir die Freiheit als die Knechtschaft ein. Was können wir, ein Volk der Hirten, gegen Albrechts Heer? Lern dieses Volk der Hirten kennen, Knabe. Ich kenn's. Ich habe es angeführt in Schlachten. Sie sollen kommen und sein Joch aufzwingen, dass wir entschlossen sind, nicht zu ertragen. Ans Vaterland, ans Teure schließ dich an. Das halte fest. Mit deinem ganzen Herzen. Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft. Geh nicht nach Altdorf, hörst du? Heute nicht. Den einen Tag nur. Schenke dich den deinen. Ich gab mein Wort. Lasst mich. Ich bin gebunden. Du bist gebunden. Verbirg dich, wie du willst. Das Fräulein ist Bertha von Bruneck, die zur Herrenburg dich zieht, dich fesselt an des Kaisers Dienst. Betrüg dich nicht! Dich anzulocken zeigt man dir die Braut, doch deiner Unschuld ist sie nicht beschieden. Genug habe ich gehört. Gehabt euch wohl! Er geht dahin. Ich kann ihn nicht erhalten, nicht erretten. O unglückselige Stunde, da das Fremde in diese still beglückten Täler kam, der Sitten fromme Unschuld zu zerstören. Das Neue drängt herein mit Macht, das Alte, das Würdige scheidet. Andere Zeiten kommen. Es lebt ein anders denkendes Geschlecht. Was tue ich hier? Sie sind begraben alle, mit denen ich gewaltet und gelebt. Unter der Erde schon liegt meine Zeit. Wohl dem, der mit der Neuen nicht mehr braucht zu leben. Bergweg öffnet sich, nur frisch mir nach. Den Fels erkenne ich und das Kreuzlein drauf. Wir sind am Ziel. Hier ist das Rödli. Ganz leer. Wir sind die Ersten auf dem Platz. Wir Unterwaldner. Wie weit ist's in der Nacht? Der Feuerwächter vom Selisberg hat eben zwei gerufen. Still! Horch! Das Meckenglöcklein in der Waldkapelle klingt hell herüber aus dem Schwyzerland. Die Luft ist rein und trägt den Schall so weit. Gehen einige und zünden Reisholz an, dass es Loh brenne, wenn die Männer kommen. Es ist eine schöne Mondennacht. Der See liegt ruhig da, als wie ein ebener Spiegel. Sie haben eine leichte Fahrt, die aus Schwyz. Das ist der Stauffacher mit seinem Kahn. Der Mann lässt sich nicht lang erwarten. Die Urner sind es, die am längsten säumen. Sie müssen weit umgehen durchs Gebirg, dass sie des Landvogts Kundschaft hintergehen. Wer ist da? Gebt das Wort! Freunde des Landes! Willkommen. Oh, Herr Stauffacher. Ich habe ihn gesehen, der mich nicht wiedersehen konnte. Die Hand habe ich gelegt auf seine Augen und glühend Rachgefühl habe ich gesogen aus der erloschenen Sonne seines Blicks. Sprecht nicht von Rache. Nicht geschehenes Rächen. Gedrohtem Übel wollen wir begegnen. Jetzt sagt, was ihr im Unterwaldnerland geschafft und für gemeine Sach geworden. Ja, seine Rede. Durch der Surennen, furchtbares Gebirg, auf weit verbreitet öden Eisesfeldern, gelangt ich zu der Alpentrift, wo sich aus Uri und vom Engelberg die Hirten anrufend grüßen und gemeinsam weiden. Erschollen war in diesen Tälern schon der Ruf des neuen Greuels, der geschehen, und fromme Ehrfurcht schaffte mir mein Unglück vor jeder Pforte, wo ich wandernd klopfte. Entrüstet fand ich diese geraden Seelen ob dem gewaltsam neuen Regiment. Die harten Hände reichten sie mir da, von den Wänden langten sie die rostigen Schwerter, und aus den Augen blitzte freudiges Gefühl des Muts, als ich die Namen nannte, die im Gebirg dem Landmann heilig sind, den eurigen und Walter Fürsts. Was euch recht würde dünken, schwuren sie zu tun, euch schwuren sie bis in den Tod zu folgen. Ich kroch durch alle Krümmen des Gebirgs. Kein Tal war so versteckt, ich späht es aus. Bis an der Gletscher eisbedeckten Fuß erwartet ich und fand bewohnte Hütten. Und überall, wohin mein Fuß mich trug, fand ich den gleichen Hass der Tyrannei. Großes habt ihr in kurzer Frist geleistet. Doch jetzt so sagt mir, wer die Freunde sind und die gerechten Männer, die euch folgten. Macht mich bekannt mit ihnen, dass wir uns zutraulich nahen und die Herzen öffnen. Wer kennte euch nicht, Herr? In den drei Landen. Ich bin der Meier von Sarnen. Ihr nennt mir keinen unbekannten Namen. Die wohnen hinterm Wald, sind Klosterleute vom Engelberg. Gebt mir die Hand. Das ist Herr Reding, unser Altlandermann. Ich kenne ihn wohl. Er ist mein Widerpart, der um ein altes Erbstück mit mir rechtet. Herr Reding, wir sind Feinde vor Gericht. Hier sind wir einig. Das ist brav gesprochen. Hört ihr, sie kommen. Hört das Horn von Uri. Seht, steigt nicht selbst der fromme Diener Gottes, der würdige Pfarrer, mit herab? Nicht scheut er des Weges Mühen und das Grauen der Nacht, ein treuer Hirte für das Volk zu sorgen. Der Sigrist folgt ihm und der Walter Fürst. Oh. Oh. Doch nicht den Teller blicke ich in der Menge. Was? Still! Walter Fürst spricht. So müssen wir auf unserem eigenen Erb und väterlichen Boden uns verstohlen zusammenschleichen, wie die Mörder tun. Und bei der Nacht, die ihren schwarzen Mantel nur dem Verbrechen und der sonnenscheuen Verschwörung leihet, unser gutes Recht uns holen, das doch lauter ist und klar. Ja, ja. Gleich wie der glanzvoll offene Schoß des Tages. Ja. Pfarrer Rösselmann, was denkt ihr? Hört, was mir Gott ins Herz gibt, Eidgenossen. Wir stehen hier statt einer Landsgemeinde und können gelten für ein ganzes Volk. So lasst uns tagen nach den alten Bräuchen des Lands, wie wir es in ruhigen Zeiten pflegen. Was ungesetzlich ist in der Versammlung, entschuldige die Not der Zeit. Doch Gott ist überall, wo man das Recht verwaltet. Ja. Ja. Und unter seinem Himmel stehen wir. Ja. Wohl, lasst uns tagen nach der alten Sitte. Ist es gleich Nacht, so leuchtet unser Recht. Ist gleich die Zahl nicht voll, das Herz ist hier des ganzen Volks. Die Besten sind zugegen. Was ist's, dass die drei Völker des Gebirgs hier und des Sees unwirtlichem Gestade zusammenführte in der Geisterstunde? Was soll der Inhalt sein des neuen Bunds, den wir hier unterm Sternenhimmel stiften? Wir stiften keinen neuen Bund. Es ist ein uralt Bündnis nur von Väterzeit, das wir erneuern. Wisset, Eidgenossen, ob uns der See, ob uns die Berge scheiden und jedes Volk sich für sich selbst regiert, so sind wir eines Stammes doch und Bluts. Und eine Heimat ist's, aus der wir zogen. Eine Heimat ist's, aus der wir zogen. Kein Kaiser kann, was unser ist, verschenken. Kein Kaiser kann, was unser ist, verschenken. Und wird uns Recht versagt vom Reich, wir können in unseren Bergen auch des Reichs entbehren. Des Reichs entbehren. So sprachen unsere Väter. Sollen wir des neuen Joches Schändlichkeit erdulden? Erleiden von dem fremden Knecht, was uns in seiner Macht kein Kaiser durfte bieten? Wir haben diesen Boden uns erschaffen durch unsere Hände Fleiß. Ja! Und der fremde Herrenknecht soll kommen dürfen und uns Ketten schmieden und Schmach antun auf unserer eigenen Erde? Ist keine Hilfe gegen solchen Drang. Nein! Eine Grenze hat Tyrannenmacht. Tyrannenmacht! Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last, greift er hinauf getrosten Mutes in den Himmel und holt herunter seine ewigen Rechte, die droben hangen, unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst. Zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben. Das Schwert gegeben! Der Güter Höchstes dürfen wir verteidigen gegen Gewalt. Wir stehen vor unser Land. Wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder. Wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder. Was sein muss, das geschehe, doch nicht drüber. Die Vögte wollen wir mit ihren Knechten verjagen und die festen Schlösser brechen. Doch wenn es sein mag, ohne Blut. Es hat der Feind die Waffen in der Hand und nicht für wahr in Frieden wird er weichen. Er wird's, wenn er in Waffen uns erblickt. Wir überraschen ihn, ehe er sich rüstet. Ist bald gesprochen, aber schwer getan. Uns ragen in dem Land zwei feste Schlösser. Die geben Schirm dem Feind und werden furchtbar, wenn uns der König in das Land sollt fallen. Rossberg und Sarnen muss bezwungen sein! Muss bezwungen sein! Ehe man ein Schwert erhebt in den drei Landen! Säumt man so lang, so wird der Feind gewarnt. Zu viele sind's, die das Geheimnis teilen. In den Waldstätten findet sich kein Verräter. Der Eifer auch, der Gute, kann verraten. Schiebt man es auf, so wird der Zwing vollendet in Altdorf und der Vogt befestigt sich. Ja. Der Vogt befestigt sich! Ist aller Wille, dass verschoben werde. Es ist ein Mehr von 20 gegen 12. Wenn am bestimmten Tag die Burgen fallen, so geben wir von einem Berg zum anderen das Zeichen mit dem Rauch. Der Landsturm wird aufgeboten, schnell im Hauptort jedes Landes. Wenn dann die Vögte sehen der Waffen ernst, glaub mir, sie werden sich des Streits begeben und gern ergreifen friedliches Geleit, aus unseren Landesmarken zu entweichen. Nur mit dem Gessler fürcht ich schweren Stand. Nicht ohne Blut räumt er das Feld. Ja, selbst vertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen. Die Zeit bringt Rat. Erwartet's in Geduld. Man muss dem Augenblick auch was vertrauen. Doch seht, indes wir nächtlich hier noch tagen, stellt auf den höchsten Bergen schon der Morgen die glühende Hochwacht aus. Kommt! Lasst uns scheiden, ehe uns des Tages Leuchten überrascht. Sorgt nicht, die Nacht weicht langsam aus den Tälern. Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt von allen Völkern, die tief unter uns schwer atmend wohnen in dem Qualm der Städte. Lasst uns den Eid des neuen Bundes schwören. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Der Strang ist mir entzwei. Mach ihn mir, Vater. Ein rechter Schütze hilft sich selbst. Die Knaben fangen zeitig an zu schießen. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Ach, wollte Gott, sie lernten's nie. Wer durchs Leben sich frisch will schlagen, muss zu Schutz und Trutz gerüstet sein. Ach, es wird keiner seine Ruhe zu Hause finden. Mutter, ich kann's auch nicht. Zum Hirten hat Natur mich nicht gebildet. Rastlos muss ich ein flüchtig Ziel verfolgen. Dann erst genieße ich meines Lebens Recht, wenn ich mir's jeden Tag aufs Neu erbeute. Und an die Angst der Hausfrau denkst du nicht, die sich indessen deiner wartend härmt. Wer frisch umherspäht mit gesunden Sinnen, auf Gott vertraut und die Gelenke Kraft, der ringt sich leicht aus jeder Fahr und Not. Den schreckt der Berg nicht, der darauf geboren. Wo gehst du hin? Nach Altdorf zu dem Vater. Sinnst du auch nichts Gefährliches? Gesteh mir's. Wie kommst du darauf, Frau? Auf dem Rüttli ward getagt, ich weiß. Und du bist auch im Bunde. Ich war nicht mit dabei. Doch werde ich mich dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft. Das Schwerste wird dein Anteil sein, wie immer. Ein jeder wird besteuert nach Vermögen. Ja, du bist gut und hilfreich, dienest allen. Und wenn du selbst in Not kommst, hilft dir keiner. Verhüt es Gott, dass ich je Hilfe brauche. Was willst du mit der Armbrust? Lass sie hier. Mir fehlt der Arm, wenn mir die Waffe fehlt. Vater, wo gehst du hin? Nach Altdorf, Knabe. Willst du mit? Ja, freilich will ich. Der Landvogt ist jetzt dort. Bleib weg von Altdorf. Er geht noch heute. Drum lass ihn erst fort sein. Gemahn ihn nicht an dich. Du weißt, er grollt uns. Mir soll sein böser Wille nicht viel schaden. Ich tue Recht und scheue keinen Feind. Die Recht tun, eben die hasst er am meisten. Mich wird der Ritter wohl in Frieden lassen, mein ich. So, weißt du das? Es ist nicht lange her. Da ging ich jagen durch die wilden Gründe des Schächentales auf menschenleerer Spur. Und da ich einsam einen Felsensteig verfolgte, wo nicht auszuweichen war, da kam der Landvogt gegen mich daher, er ganz allein mit mir, der auch allein war. Bloß Mensch zu Mensch und neben uns der Abgrund. Und als der Herr in mein ansichtig ward und sah mich mit dem stattlichen Gewehr dahergeschritten kommen, da verblasst er. Die Knie versagten ihm. Ich sah es kommen, dass er jetzt an die Felswand würde sinken. Da jammerte mich sein. Ich trat zu ihm bescheidenlich und sprach: Ich bin's, Herr Landvogt. Er aber konnte keinen armen Laut aus seinem Munde geben. Mit der Hand nur winkt er mir schweigend, meines Wegs zu gehen. Da ging ich fort und sandt ihm sein Gefolge. Er hat vor dir gezittert. Weh dir, dass du ihn schwach gesehen, vergib dir nie. Drum meid ich ihn, und er wird mich nicht suchen. Tell, bleibe hier. Ich hab's versprochen, liebes Weib, zu kommen. Musst du so geh, nur lasse mir den Knaben. Ich geh mit dem Vater. Endlich kann ich mich erklären. Fräulein, jetzt endlich finde ich euch allein. Seid ihr gewiss, dass uns die Jagd nicht folgt? Die Jagd ist dort hinaus, jetzt oder nie. Ich muss den teuren Augenblick ergreifen. Entschieden sehen muss ich mein Geschick und sollte es mich auf ewig von euch scheiden. Nichts habe ich als mein Herz voll Treu und Liebe. Dürft ihr von Liebe reden und von Treue? Der Sklave Österreichs, der sich dem Fremdling verkauft, dem Unterdrücker seines Volks? Von euch, mein Fräulein, höre ich diesen Vorwurf? Wen suche ich denn als euch auf jener Seite? Mich denkt ihr auf der Seite des Verrats zu finden? Eher wollte ich meine Hand dem Gessler selbst, dem Unterdrücker, schenken, als dem naturvergessenen Sohn der Schweiz, der sich zu seinem Werkzeug machen kann. Oh Gott, was muss ich hören? Die Seele blutet mir um euer Volk. Ich leide mit ihm. Denn ich muss es lieben, das so bescheiden ist und doch voll Kraft. Es zieht mein ganzes Herz mich zu ihm hin. Will ich denn nicht das Beste meines Volks, ihm unter Österreichs mächtigem Zepter nicht den Frieden... Knechtschaft wollt ihr ihm bereiten. Euch haben sie das Netz ums Haupt geworfen. Bertha, ihr hasst mich. Ihr verachtet mich. Tät ich's. Mir wäre besser. Bertha... Bertha! Seid, wozu die herrliche Natur euch machte. Erfüllt den Platz, wohin sie euch gestellt. Wie kann ich euch erringen, euch besitzen, wenn ich der Macht des Kaisers widerstrebe? Ist der verwandten mächtige Wille nicht, der über eure Hand tyrannisch waltet? Hofft nicht, durch Österreichs Gunst mich zu erringen. Nach meinem Erbe strecken sie die Hand. Das will man mit dem großen Erb vereinen. Dieselbe Ländergier, die eure Freiheit verschlingen will, sie drohet auch der meinen. Ihr könntet euch entschließen, hier zu leben, in meinem Vaterlande, mein zu sein? Könnt ihr mit mir euch in dies stille Tal einschließen und der Erde Glanz entsagen? Oh, dann ist meines Strebens Ziel gefunden. Dann mag der Strom der wild bewegten Welt ans sichere Ufer dieser Berge schlagen. Kein flüchtiges Verlangen habe ich mehr. Jetzt bist du ganz, wie dich mein ahnend Herz geträumt. Mich hat mein Glaube nicht betrogen. Im Vaterland willst du die meine werden. Wo wäre die selige Insel aufzufinden, wenn sie nicht hier ist, in der Unschuld Land? Hier ist kein Schloss. Mich scheiden keine Mauern von einem Volk, das ich beglücken kann. Doch wie mich retten? Wie die Schlinge lösen, die ich mir töricht selbst ums Haupt gelegt? Die Jagd kommt näher. Fort, wir müssen scheiden. Kämpfe fürs Vaterland, du kämpfst für deine Liebe. Es ist ein Feind, vor dem wir alle zittern, und eine Freiheit macht uns alle frei. Wir passen auf, umsonst. will sich niemand daran begeben und dem Hut seinen Reverenz erzeigen. Es war doch sonst wie Jahrmarkt hier. Jetzt ist der ganze Anger wie verödet, seitdem der Popanz auf der Stange hängt. Nur schlecht Gesindel lässt sich sehen und schwingt uns zum Verdrusse die zerlumpten Mützen. Sie ist doch ein Schimpf für einen Reitersmann, schildwach zu stehen vor einem leeren Hut. Und jeder rechte Kerl muss uns verachten, die Reverenz zu machen einem Hut. Es ist doch Traun ein närrischer Befehl. Warum nicht einem leeren, hohlen Hut? Bückst du dich doch vor manchem hohlen Schädel. Und du bist auch so ein dienstfertiger Schurke und brächtest wackere Leute gern ins Unglück. Mag wer da will am Hut vorübergehen, ich drück die Augen zu und seh nicht hin. Da hängt der Landvogt. Habt Respekt, ihr Buben. Wollt's Gott, er ging und ließ uns seinen Hut. Es sollte drum nicht schlechter stehen ums Land. Wollt ihr vom Platz? Verwünschtes Volk der Weiber. Wer fragt nach euch? Schickt eure Männer her, wenn sie der Mut sticht, dem Befehl zu trotzen. Vater, ist wahr, dass auf den Bergen dort die Bäume bluten, wenn man einen Streich drauf führte mit der Axt? Die Bäume sind gebannt. Das ist die Wahrheit. Gibt's Länder, Vater, wo nicht Berge sind? Wenn man hinuntersteigt von unseren Höhen und immer tiefer steigt den Strömen nach, gelangt man in ein großes, ebenes Land, wo die Waldwasser nicht mehr brausend schäumen, die Flüsse ruhig und gemächlich ziehen. Da sieht man frei nach allen Himmelsräumen. Das Korn wächst dort in langen, schönen Auen. Und wie ein Garten ist das Land zu schauen. Vater, warum steigen wir denn nicht hinab in dieses schöne Land, statt dass wir uns hier ängstigen und plagen? Das Land ist schön und gütig wie der Himmel. Doch dies bebauen, sie genießen nicht den Segen, den sie pflanzen. Ei, Vater, sieh den Hut dort auf der Stange. Was kümmert uns der Hut? Komm, lass uns gehen. In des Kaisers Namen? Haltet an und steht. Was wollt ihr? Warum haltet ihr mich auf? Ihr habt's Mandat verletzt. Ihr müsst uns folgen. Ihr habt den Hut nicht Reverenz bewiesen. Freund, lass mich gehen. Fort, fort ins Gefängnis. Den Vater ins Gefängnis. Hilfe, Hilfe. Was gibt's? Was legst du Hand an diesen Mann? Er ist ein Feind des Kaisers. Ein Verräter. Ein Verräter? Ich? Das ist der Tell. Ein Ehrenmann und guter Bürger. Ins Gefängnis, fort. Ich leiste Bürgschaft. Haltet. Gottes Willen, Tell, was ist geschehen? Des Landvogts oberherrliche Gewalt verachtet er und will sie nicht erkennen. Das hätte Tell getan? Das lügst du, Bube. Er hat dem Hut nicht Reverenz bewiesen. Und darum soll er ins Gefängnis? Freund, nimm meine Bürgschaft an und lass ihn ledig. Bürg du für dich und deinen eigenen Leib. Wir tun, was unseres Amtes. Fort mit ihm. Nein, das ist schreiende Gewalt. Ertragen wir es, dass man ihn fortführt, frech vor unseren Augen? Nein! Wer widersetzt sich dem Befehl des Vogts? Wir helfen euch! Ich helfe mir schon selbst. Geht, gute Leute. Meint ihr, wenn ich die Kraft gebrauchen wollte, ich würde mich vor ihren Spießen fürchten? Wag's, ihn aus unserer Mitte wegzuführen. Lassen, ruhig. Aufruhr und Empörung! Da kommt der Landvogt! Heuterei! Empörung! Schrei, bist du beste Schurke! Schweigen! Zu Hilf! Zu Hilf! Den Dienern des Gesetzes! Das ist der Vogt. Weh uns, was wird das werden? Platz! Platz dem Landvogt! Wer ruft Hilfe? Wer war's? Ich will es wissen. Doch, tritt vor. Wer bist du und was hältst du diesen Mann? Gestrenger Herr, diesen Mann ergriff ich über frischer Tat, wie er dem Hut den Ehrengruß versagte. Verhaften wollte ich ihn, wie du befahlst. Und mit Gewalt will ihn das Volk entreißen. Verachtest du so deinen Kaiser, Tell? Und mich, der hier an seiner Stadt gebietet? Verzeiht mir, Herr. Aus Unbedacht, nicht aus Verachtung eurer ist's geschehen. Wär ich besonnen, hieß ich nicht der Tell. Ich bitte um Gnad. Es soll nicht mehr begegnen. Du bist ein Meister auf der Armbrust, Tell. Ja. Man sagt, du nimmst es auf mit jedem Schützen. Ein Apfel schießt der Vater dir vom Baum auf 100 Schritte. Ist das dein Knabe, Tell? Ja, Herr. Hast du der Kinder mehr? 2 Knaben, Herr. Und welcher ist's, den du am meisten liebst? Herr, beide sind mir gleich liebe Kinder. Nun, Tell, weil du den Apfel triffst vom Baume auf 100 Schritte, so wirst du deine Kunst vor mir bewähren müssen. Nimm die Armbrust, du hast sie gleich zur Hand, und mach dich fertig, einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen. Doch will ich raten, ziele gut, dass du den Apfel treffest auf den ersten Schuss, denn fehlst du ihn, so ist dein Kopf verloren. Herr, welches Ungeheure sinnet ihr mir an? Ich soll vom Haupte meines Kindes... Nein, nein, doch, lieber Herr, das kömmt euch nicht zu Sinn. Verhüt's der gnädige Gott. Du wirst den Apfel schießen von dem Kopf des Knaben. Ich begehr's und will's. Ich soll der Mörder werden meines Kindes. Herr, ihr habt keine Kinder. Wisset nicht, was sich bewegt in eines Vaters Herzen. Alter, du bist ja plötzlich so besonnen. Man sagte mir, dass du ein Träumer seist und dich entfernst von anderer Menschenweise. Du liebst das Seltsame. Drum hab ich jetzt ein eigen Wagstück für dich ausgesucht. Ein anderer wohl bedächte sich. Du drückst die Augen zu und greifst es herzhaft an. Scherzt nicht, o Herr, mit diesen armen Leuten. Ihr seht sie bleich und zitternd stehen. Bertha von Bruneck, wer sagt euch, dass ich scherze? Hier ist der Apfel. Man mache Raum, er nehme seine Weite, wie's Brauch ist. 80 Schritte gebe ich ihm, nicht weniger. Er rühmte sich, auf ihrer 100 seinen Mann zu treffen. Jetzt, Schütze, triff und fehle nicht das Ziel. Oh Gott, das wird ernsthaft. Falle nieder, Knabe, es gilt. Und flehe den Landvogt um dein Leben. Haltet an euch, Melchtal, ich flehe euch drum, bleibt ruhig. Lasst es genug sein, Herr. Unmenschlich ist's mit eines Vaters Angst, also zu spielen. Wenn dieser arme Mann auch Leib und Leben verwirkt durch seine leichte Schuld, bei Gott, er hätte jetzt 10-fachen Tod empfunden. Entlasst ihn ungekränkt in seine Hütte. Er hat euch kennenlernen. Dieser Stunde wird er und seine Kindeskinder denken. Öffnet die Gasse! Was zauderst du? Dein Leben ist verwirkt. Ich kann dich töten. Und sieh, ich lege gnädig dein Geschick in deine eigene, kunstgeübte Hand. Der kann nicht klagen über harten Spruch, den man zum Meister seines Schicksals macht. Du rühmst dich deines sicheren Blicks wohlan. Hier gilt es, Schütze, deine Kunst zu zeigen. Das Ziel ist würdig und der Preis ist groß. Das schwarze Treffen in der Scheibe, das kann auch ein anderer. Der ist mir Meister, der seiner Kunst gewiss ist überall. Dem's Herz nicht in die Hand tritt, noch ins Auge. Herr Landvogt, wir erkennen eure Hoheit. Doch lasset Gnad vor Recht ergehen. Vor Recht ergehen. Großvater, knie nicht vor dem falschen Mann. Sag, wo ich hinstehen soll. Ich fürcht mich nicht. Herr Landvogt, rührt euch nicht des Kindes Unschuld. Und denket, dass ein Gott im Himmel ist, dem ihr müsst Rede stehen für eure Taten. Man bindt ihn an die Linde dort. Mich binden? Nein, ich will nicht gebunden sein. Die Augen nur lasst ihr verbinden, Knabe. Warum die Augen? Denkt ihr, ich fürchte den Pfeil von Vaters Hand? Frisch, Vater, zeigst, dass du ein Schütze bist. Was? Soll der Frevel sich vor unseren Augen vollenden? Wozu haben wir geschworen? Es ist umsonst. Wir haben keine Waffen. Ihr seht den Wald von Lanzen um uns her. Ans Werk! Man führt die Waffe nicht vergebens. Gefährlich ist's, ein Mordgewehr zu tragen. Und auf den Schützen springt der Pfeil zurück. Dies stolze Recht, das sich der Bauer nimmt, beleidiget den höchsten Herrn des Landes. Gewaffnet sei niemand, als wer gebietet. Freut's euch, dem Pfeil zu führen und dem Bogen? Wohl, So will ich euch das Ziel dazu geben. Öffnet die Gasse! Tell! Platz! Was? Tell, ihr wolltet nimmermehr. Ihr zittert. Die Hand erbebt euch. Eure Knie wanken. Mir schwimmt es vor den Augen. Erlasset mir den Schuss. Hier ist mein Herz. Ruft eure Reisigen und stoßt mich nieder. Ich will dein Leben nicht. Ich will den Schuss. Vater, schieß zu! Ich fürcht mich nicht! Es muss! Herr Landvogt, weiter werdet ihr es nicht treiben. Zu weit getrieben verfehlt die Strenge ihres weisen Zwecks. Und allzu straff gespannt zerspringt der Bogen. Rudenz, ihr schweigt, bis man euch aufruft. Ich will reden. Ich darf's behaupten. Solche Grausamkeit verdient mein Volk nicht. Dazu habt ihr keine Vollmacht. Ihr erkühnt euch. Ich habe stillgeschwiegen zu allen schweren Taten, die ich sah. Doch länger schweigen, wer Verrat zugleich an meinem Vaterland und an dem Kaiser. Erredner diese Sprache deinem Herrn? Der Kaiser ist mein Herr. Und stündet ihr nicht hier in Kaisers Namen, den Handschuh wirf ich vor euch hin. Ich habe ein Schwert. Und wer mir naht? Der Apfel ist gefallen. Der Knabe lebt. Der Apfel ist getroffen. Er hat geschossen, ehe er rasend. Der Knabe lebt. Kommt zu euch, guter Vater Fürst. O gütiger Himmel. Kinder. Meine Kinder. Gott sei gelobt. Gott sei gelobt. Bei Gott. Der Apfel mitten durchgeschossen. Es war ein Meisterschuss. Ich muss ihn loben. Kommt zu euch, Tell. Steht auf. Ihr könnt nach Hause gehen. Kommt. Kommt und bringt der Mutter ihren Sohn. Tell! Was befehlt ihr, Herr? Du stecktest noch einen zweiten Pfeil zu dir. Ja, ich sah es wohl. Was meintest du damit? Herr, das ist also bräuchlich bei den Schützen. Nein, Tell. Die Antwort lasse ich dir nicht gelten. Es wird was anderes wohl bedeutet haben. Sag mir die Wahrheit, Tell. Was es auch sei, dein Leben sichere ich dir. Wozu der zweite Pfeil? Wohlan, o Herr. Weil ihr mich meines Lebens habt gesichert, so will ich euch die Wahrheit gründlich sagen. Mit diesem zweiten Pfeil durchschoss ich euch, wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte. Und eurer wahrlich hätte ich nicht gefehlt. Wohl, Tell. Des Lebens habe ich dich gesichert. Ich gab mein Ritterwort, das will ich halten. Doch weil ich deinen bösen Sinn erkannt, will ich dich führen lassen und verwahren, wo weder Mond noch Sonne dich bescheint, damit ich sicher sei vor deinen Pfeilen. Ergreift ihn, Knechte, bindet ihn. So könntet ihr an einem Manne handeln, an dem sich Gottes Hand sichtbar verkündigt. Lass sehen, ob sie ihn zweimal retten wird. Mann, bring ihn auf mein Schiff. Ich folge nach sogleich. Ich selbst will ihn nach Küstner führen. Das dürft ihr nicht. Das darf der Kaiser nicht. Das widerstreitet unseren Freiheitsbriefen. Wo sind sie? Hat der Kaiser sie bestätigt? Er hat sie nicht bestätigt. Diese Gunst muss erst erworben werden durch Gehorsam. Rebellen seid ihr alle gegen Kaisers Gericht und nährt verwegene Empörung. Ich kenn euch alle. Ich durchschau euch ganz. Den nehme ich jetzt heraus aus eurer Mitte. Doch alle seid ihr teilhaft seiner Schuld. Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen. Es ist vorbei. Er hat's beschlossen, mich mit meinem ganzen Hause zu verderben. Oh, warum musstet ihr den Wütrich reizen? Bezwinge sich, wer meinen Schmerz gefühlt. Ich sah es mit Augen an. Ihr könnt mir's glauben. Es ist alles so geschehen, wie ich euch sagte. Der Tell gefangen, abgeführt nach Küssnacht. Der beste Mann im Land. Der Landvogt führt ihn selbst den See herauf. Sie waren eben dran, sich einzuschiffen, als ich von Flühlen abfuhr. Doch der Sturm, der eben jetzt im Anzug ist und der auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, mag ihre Abfahrt wohl verhindert haben. Der Tell in Fesseln in des Vogts Gewalt? Oh, glaubt, er wird ihn tief genug vergraben. Der edle Herr von Attinghausen, sagt man, lieg am Tode. So bricht der letzte Anker unserer Hoffnung. Der war es noch allein, der seine Stimme erheben durfte für des Volkes Rechte. Der Sturm nimmt überhand. Gehabt euch wohl. Es hagelt schwer. Kommt in die Hütte, Vater. Es ist nicht kommlich hier im Freienhausen. Hört, wie der Abgrund tost, der Wirbel brüllt. So hat's noch nie gerast in diesem Schlunde. Hört ihr? Sie läuten droben auf dem Berg. Gewiss hat man ein Schiff in Not gesehen und zieht die Glocke, dass gebetet werde. Wehe dem Fahrzeug, das jetzt unterwegs. Vater, ein Schiff! Es kommt von Flüelen her! Gott helf den armen Leuten. Es ist das Herrenschiff von Uri, Vater. Ich kenn's am roten Dach und an der Fahne. Vater, unser ja, er ist es selbst, der Landvogt, der da fährt. Knabe, bete nicht! Greif nicht dem Richter in den Arm! Ich bete für den Tell, der auf dem Schiff sich mitbefindet! Du Unvernunft des blinden Elements! Musst du, um einen Schuldigen zu treffen, das Schiff mitsamt dem Steuermann verderben! Ich sehe sie nicht mehr! Sie haben einen guten Steuermann an Bord. Könnt einer retten, wär's der Tell. Doch dem sind Arm und Hände ja gefesselt. Sieh, Vater, wer der Mann ist, der dort kniet. Wer ist es? Gott im Himmel, was? Der Tell! Wie kommt ihr hierher? Redet! Wart ihr nicht dort auf dem Schiff gefangen und gebunden? Ihr wurdet nicht nach Küstnach abgeführt? Ich bin befreit. Befreit? Oh, Wunder Gottes! Wo kommt ihr her? Dort aus dem Schiffe. Was? Wo ist der Landvogt? Auf den Wellen treibt er. Wie seid ihr euren Banden und dem Sturm entkommen? Durch Gottes gnädige Fürsehung. Oh, redet, redet! Ich lag im Schiff mit Stricken festgebunden, wehrlos ein aufgegebener Mann. Nicht hoffte ich, das frohe Licht der Sonne mehr zu sehen, der Gattin und der Kinder liebes Antlitz. Und trostlos blickte ich in die Wasserwüste. Oh, armer Mann! So fuhren wir dahin, der Vogt, Rudolf der Harras und die Knechte. Mein Köcher aber mit der Armbrust lag am Hintern gransen bei dem Steuerruder. Und als wir an die Ecke jetzt gelangt beim kleinen Achsen, da verhängt es Gott, dass solch ein grausam mörderisch Ungewitter Gählings hervorbrach aus des Gotthards Schlünden, dass allen Ruderern das Herz entsank und meinten, alle Elend zu ertrinken. Da hört ich's, wie der Diener einer sich zum Landvogt wendet und die Worte sprach. Ihr sehet eure Not und unsere, Herr, und dass wir all am Rand des Todes schweben. Die Steuerleute aber wissen sich vor großer Furcht nicht Rat und sind des Fahrens nicht wohl berichtet. Nun aber ist der Tell ein starker Mann und weiß ein Schiff zu steuern, wie wenn wir sein jetzt brauchten in der Not. Da sprach der Vogt zu mir: Tell, wenn du dir's getrautest, uns zu helfen aus dem Sturm, so möchte ich dich der Bande wohl entledgen. Ich aber sprach: Ja, Herr, mit Gottes Hilfe getrau ich mir's und helf uns wohl hindannen. So ward ich meiner Bande los und stand am Steuerruder und fuhr redlich hin. Doch schielt ich seitwärts, wo mein Schießzeug lag. Und an dem Ufer merkt ich scharf umher, wo sich ein Vorteil auftät zum Entspringen. Und wie ich eines Welsenriffs gewahre, schrie ich den Knechten, handlich zuzugehen, bis dass wir vor die Felsenplatte kämen. Dort rief ich, sei das Ärgste überstanden. Und als wir sie frisch rudernd bald erreicht, flehe ich die Gnade Gottes an und drücke mit allen Leibeskräften angestemmt den Hintern gransen an die Felswand hin. Jetzt, schnell mein Schießzeug fassend, schwing ich selbst hochspringend auf die Platte mich hinauf und mit gewaltigem Fußstoß hinter mich schleudere ich das Schifflein in den Schlund der Wasser. Dort mag's, wie Gott will, auf den Wellen treiben. So bin ich hier, gerettet aus des Sturms Gewalt und aus der Schlimmeren der Menschen. Tell, Tell, ein sichtbar Wunder hat der Herr an euch getan. Kaum glaub ich's meinen Sinnen. Doch saget, wo gedenket ihr jetzt hin? Denn Sicherheit ist nicht für euch, wofern der Landvogt lebend diesem Sturm entkommt. Ich hört ihn sagen, da ich noch im Schiff gebunden lag, er woll bei Brunnen landen und über Schwyz nach seiner Burg mich führen. Will er den Weg dahin zu Lande nehmen? Er denkt's. Oh, so verbergt euch ohne Säumen. Nicht zweimal hilft euch Gott aus seiner Hand. Nennt mir den nächsten Weg nach Art und Küssnacht. Die offene Straße zieht sich über Steine. Doch einen kürzeren Weg und heimlichern kann euch mein Knabe über Lohwärts führen. Gott lohne euch eure Guttat. Lebet wohl. Habt ihr nicht auch im Rüttli mitgeschworen? Ich war dabei und hab den Eid des Bundes mitbeschworen. So eilt nach Bürglen, tut die Lieb mir an. Mein Weib verzagt um mich. Verkündet ihr, der Tell sei frei und seines Armes Mächte. Bald werden sie ein weiteres von mir hören. Was habt ihr im Gemüt? Entdeckt mir's frei. Ist es getan, wird's auch zur Rede kommen. Es ist vorbei mit ihm. Er ist hinüber. Er liegt nicht wie ein Toter. Seht, die Feder auf seinen Lippen regt sich. Ruhig ist sein Schlaf und friedlich lächeln seine Züge. Er regt sich. Still. Wo ist er? Wer? Er fehlt mir. Verlässt mich in dem letzten Augenblick. Er meint den Junker. Schickte man nach ihm? Es ist nach ihm gesendet. Tröstet euch. Er hat sein Herz gefunden. Er ist unser. Hat er gesprochen? Für sein Vaterland? Mit Heldenkühnheit. Warum kommt er nicht, um meinen letzten Segen zu empfangen? Ich fühle, dass es schleunig mit mir endet. Nicht also, edler Herr. Der kurze Schlaf hat euch erquickt und hell ist euer Blick. Der Schmerz ist Leben. Er verließ mich auch. Das Leiden ist, so wie die Hoffnung, aus. Soll er in diesem finstern Kummer scheiden? Erhellen wir ihm nicht die letzte Stunde? Edler Freiherr, erhebet euren Geist. Wir sind nicht ganz verlassen, sind nicht rettungslos verloren. Wer soll euch retten? Wir uns selbst. Vernehmt, es haben die drei Lande sich das Wort gegeben, die Tyrannen zu verjagen. Geschlossen ist der Bund. Es wird gehandelt werden. O, saget mir, geschlossen ist der Bund. Alles ist bereit und das Geheimnis wohl bewahrt bis jetzt, obgleich viel Hunderte es teilen. Und sind die Edlen dieses Bunds teilhaftig? Wir harren ihres Beistands, wenn es gilt. Hat sich der Landmann solcher Tat verwogen aus eigenem Mittel? Ohne Hilf der Edlen hat er der eigenen Kraft so viel vertraut. Ja, dann bedarf es unserer nicht mehr. Getröstet können wir zu Grabe steigen. Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit. Und neues Leben blüht aus den Ruinen. Seht, welcher Glanz sich um sein Aug ergießt. Das ist nicht das Erlöschen der Natur. das ist der Strahl schon eines neuen Lebens. Der Adel steigt von seinen alten Burgen und schwört den Städten seinen Bürgereid. Die Fürsten sehe ich und die edlen Herren in Harnischen herangezogen kommen. Ein harmlos Volk von Hirten zu bekriegen. Auf Tod und Leben wird gekämpft, des Adels Blüte fällt. Es hebt die Freiheit, siegend ihre Fahne. Drum haltet fest zusammen, fest und ewig. Kein Ort der Freiheit sei dem anderen fremd, dass sich der Bund zum Bunde rasch versammle. Seid einig, einig, einig. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Hier vollende ich's. Die Gelegenheit ist günstig. Dort der Holunderstrauch verbirgt mich ihm. Von dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen. Des Weges Enge wehret den Verfolgern. Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt. Fort musst du. Deine Uhr ist abgelaufen. Ich lebte still und harmlos. Das Geschoss war auf des Waldes Tiere nur gerichtet. Meine Gedanken waren rein von Mord. Du hast aus meinem Frieden mich herausgeschreckt. In gären Drachengift hast du die Milch der frommen Denkart mir verwandelt. Zum Ungeheuren hast du mich gewöhnt. Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele setzte, der kann auch treffen in das Herz des Feinds. Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen, dem Wanderer zur kurzen Ruhe bereitet. Denn hier ist keine Heimat. Jeder treibt sich an dem anderen rasch und fremd vorüber und fraget nicht nach seinem Schmerz. Jede Straße führt ans End der Welt. Sie alle ziehen ihres Weges fort an ihr Geschäft. Und meines ist der Mord. Sonst, wenn der Vater auszog, liebe Kinder, da war ein Freuen, wenn er wiederkam. Jetzt geht er einem anderen Weitwerk nach. Am wilden Weg sitzt er mit Mordgedanken. Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert. Das Herz des Todfeinds, der mich will verderben. Mein ganzes Leben lang hab ich den Bogen gehandhabt, mich geübt nach Schützenregel. Ich habe oft geschossen in das Schwarze und manchen schönen Preis mir heimgebracht vom Freudenschießen. Aber heute will ich den Meisterschuss tun und das Beste mir im ganzen Umkreis des Gebirgs gewinnen. Das ist der Klostermeier von Merlischachen. der hier den Brautlauf hält. Ein reicher Mann. Die Braut holt er jetzt ab zu Immisee. Kommt mit, sie ist jedermann geladen. Ein ernster Gast stimmt nicht zum Hochzeithaus. Drückt euch ein Kummer, werft ihn frisch vom Herzen. Nehmt mit, was kommt. Die Zeiten sind jetzt schwer. Jawohl dem, der sein Feld bestellt in Ruhe und ungekränkt daheim sitzt bei den Seinen. Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Gehabt euch wohl. Ihr wartet hier auf jemand. Das tu ich. Ihr seid aus Uri. Unser gnädiger Herr, der Landvogt, wird noch heute von dort erwartet. Den Vogt erwartet heute nicht mehr. Der Landvogt kommt nicht. Sucht ihr was an ihn? Ach, warum stellet ihr euch denn in dieser hohlen Gasse ihm in den Weg? Hier weicht er mir nicht aus. Er muss mich hören. Man fahr aus dem Weg. Mein gnädiger Herr, der Landvogt, kommt nicht hinter mir geritten. Der Landvogt kommt! Wie kamt ihr durch das Wasser? Da hat doch der Strom die Brücken fortgeführt. Wir haben mit dem See gefochten, Freund, und fürchten uns vor keinem Alpenwasser. Ihr wart zu Schiff in dem gewaltigen Sturm. Das waren wir. Mein Lebtag denke ich dran. Oh, bleibt! Erzählt! Lasst mich, ich muss voraus. Den Landvogt muss ich in der Burg verkünden. Wären gute Leute auf dem Schiff gewesen, in Grund gesunken wär's mit Mann und Maus. Dem Volk kann weder Wasser bei noch Feuer. Wo kam der Weidmann hin, mit dem ich sprach? Sagt, was ihr wollt. Ich bin des Kaisers Diener und muss drauf denken, wie ich ihm gefalle. Er hat mich nicht ins Land geschickt, dem Volk zu schmeicheln und ihm sanft zu tun. Gehorsam, erwartet er. Der Streit ist, ob der Bauer soll Herr sein in dem Lande oder der Kaiser. Jetzt ist der Augenblick. Jetzt bring ich's an. Ich hab den Hut nicht aufgesteckt zu Altdorf des Scherzes wegen oder um die Herzen des Volks zu prüfen. Diese kenne ich längst. Ich hab ihn aufgesteckt, dass sie den Nacken mir lernen beugen, den sie aufrecht tragen. Das Unbequeme habe ich ihn gepflanzt auf ihren Weg, wo sie vorbeigehen müssen, dass sie drauf stoßen mit dem Aug und sich erinnern ihres Herrn, den sie vergessen. Das Volk hat aber doch gewisse Rechte. Die abzuwägen ist jetzt keine Zeit. Weitschichtige Dinge sind im Werk und werden. Das Kaiserhaus will wachsen. Was der Vater glorreich begonnen, will der Sohn vollenden. Dies kleine Volk ist uns ein Stein im Weg. So oder so. Es muss sich unterwerfen. Barmherzigkeit, Herr Landvogt. Gnade, Gnade. Was denkt ihr euch auf offener Straße mir einen Weg zurück? Mein Mann liegt im Gefängnis. Die armen Waisen schreien nach Brot. Habt Mitleid, gestrenger Herr, mit unserem großen Elend. Wer seid ihr? Wer ist euer Mann? Ein armer Wildheuer, guter Herr, vom Riegeberge, der überm Abgrund weg das freie Gras abmäht von den schroffen Felsenwänden, wohin das Vieh sich nicht getraut zu steigen. Herr Landvogt, bei Gott ein elend und erbärmlich Leben. Ich bitt euch, gebt ihn los, den armen Mann. Euch soll recht werden, Frau. Drinnen auf der Burg nennt eure Bitte. Hier ist nicht der Ort. Nein, nein, ich weiche nicht von diesem Platz, bis mir der Vogt den Mann zurückgegeben. Schon in dem sechsten Mond liegt er im Turm und harret auf den Richterspruch vergebens. Weib, wollt ihr mir Gewalt antun? Hinweg! Gerechtigkeit, Landvogt! Verschafft das freche Volk mir aus den Augen! Nein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren. Du kommst nicht von der Stelle, Vogt, bis du mir recht gesprochen. Wir sind so grenzenlos unglücklich, dass wir nichts nach deinem Zorn mehr fragen. Weib, mach Platz oder mein Ross geht über dich hinweg. Lass es über mich dahingehen! Da, hier liege ich mit meinen Kindern. Lass die armen Waisen von deines Pferdes Huf zertreten werden. Es ist das Ärgste nicht, was du getan hast. Weib, seid ihr rasend? Tratest du doch längst das Land des Kaisers unter deine Füße? Oh, ich bin nur ein Weib, wär ich ein Mann. Ich wüsste was Besseres wohl, als hier im Staub zu liegen. Wo sind meine Knechte? Die Knechte können nicht durch, oh Herr. Der Hohlweg ist gesperrt durch einen Hochzeitszug. Ein allzu milder Herrscher bin ich noch gegen dieses Volk. Die Zungen sind noch frei. Es ist noch nicht ganz, wie es soll, gebändigt. Doch soll es anders werden, ich gelob es. Ich will ihn brechen, diesen starren Sinn. Den kecken Geist der Freiheit will ich beugen. Ein Neugesetz will ich in diesen Landen verkündigen. Ich will... Gott sei mir gnädig. Herr Landvogt, Gott, was ist das? Woher kam das? Mord. Mord. Er taumelt. Er sinkt. Er ist getroffen. Mitten ins Herz. Hat ihn der Pfeil getroffen. Welch grässliches Ereignis. Herr Landvogt, ruft die Erbarmung Gottes an. Ihr seid ein Mann des Todes. Das ist Tells Geschoss. Du kennst den Schützen. Suche keinen anderen. Frei sind die Hütten. Sicher ist die Unschuld vor dir. Du wirst dem Lande nicht mehr schaden. Was gibt es hier? Der Landvogt ist von einem Pfeil durchschossen. Bei Gott, da liegt er bleich und ohne Leben. Wer hat die Tat getan? Rast dieses Volk, das es dem Mord Musik macht. Lass dich schweigen! Herr Landvogt, redet, wenn ihr könnt. Habt ihr mir nichts mehr zu vertrauen? Wo soll ich hin? Nach Küsnacht? Ich verstehe euch nicht. Oh, werdet nicht ungeduldig. Denkt jetzt, euch mit dem Himmel zu versöhnen. Sieh, wie er bleich wird. Jetzt. Jetzt tritt der Tod ihm an das Herz. Seht, Kinder, wie ein Wüterich verscheidet. Wahnsinnige Weiber, habt ihr kein Gefühl? Fluch treff euch und Verdammnis. Herr, euer Walten hat ein Ende. Ein Ende. Der Tyrann des Landes ist gefallen. Wir erdulden keine Gewalt mehr. Keine Gewalt mehr. Wir sind freie Menschen. Freie Menschen. Freie Menschen. Das Land ist frei. Hört ihr die Glocken drüben überm Wald? Die Feinde sind verjagt. Die Burgen sind erobert. Und wir im Lande Uri dulden noch auf unserem Boden das Tyrannenschloss? Sind wir die Letzten, die sich frei erklären? Das Joch soll stehen, das uns zwingen wollte. Auf! Reißt es nieder! Nieder! Nieder! Nieder! Nieder! Reißt es nieder! Seht, welch ein Fest! Des Tages werden sich die Kinder später als Greise noch erinnern. Hier ist der Hut, den wir uns beugen mussten. Gebt uns Bescheid, was damit werden soll. Gott, unter diesem Hut stand mein Enkel. Zerstört das Denkmal der Tyrannenmacht! Ins Feuer, Nein! Lasst ihn aufbewahren. Der Tyrannei muss ja zum Werkzeug dienen. Er soll der Freiheit ewig Zeichen sein. Hört und erstaunet, sprecht Stauffacher. Von einer großen Furcht sind wir befreit. Der Kaiser ist ermordet. Wer wagte solche grauenvolle Tat? Sie wird noch grauenvoller durch den Täter. Es war sein Neffe, seines Bruders Kind, Herzog Johann von Schwaben, der es vollbrachte. Herzog Johann von Schwaben. Wir wollen nicht frohlocken seines Falls, nicht des empfangenen Bösen jetzt gedenken. Fern sei's von uns. Wo ist der Tell? Wo ist der Tell? Der Tell? Soll er allein uns fehlen, der unserer Freiheit Stifter ist? Nein! Das Größte hat er getan, das Härteste erduldet. Kommt alle, kommt nach seinem Haus zu Wallen und rufet Heil dem Retter von uns allen. Heil dem Retter von uns allen! Thank you. wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Der Bayerische Rundfunk brachte Wilhelm Tell von Friedrich von Schiller. Die Personen und ihre Darsteller waren Hermann Gessler, Reichsvogt in Schwyz und Uri, Fritz Bentscher. Werner Freiherr von Attinghausen, Bannerherr, Kurt Stieler. Ulrich von Rudenz, sein Neffe, Horst Reichel. Werner Stauffacher, Hans Kossi. Walter Fürst, Albert Hörmann. Wilhelm Tell, Hans Stein. Rösselmann, der Pfarrer, Ernst Schlott. Arnold von Melchtal, Alois Maria Gianni. Konrad Baumgarten, Fritz Rasp. Gertrud, Stauffachers Gattin, Liane Kopf. Hedwig, Tells Gattin, Fürsts Tochter, Marianne Brandt. Hertha von Bruneck, eine reiche Erbin, Marianne Kehlau. Armgard, Ingeborg Hoffmann. Musik, Johannes Weißenbach. Funkbearbeitung und Regie, Hannes Küpper.